Du hast längst gemerkt, es ist noch lange nicht vorbei. Du weißt noch nicht, was kommen wird, sei bereit. Leb deinen Traum, aus dem du jetzt erwachst. Oh, es wird nicht leicht, doch du weißt, dass du es schaffst. Durch die Wolken dringt ein Licht, der Himmel wird klar. Du erkennst das Zeichen, nichts ist mehr so, wie es früher war. Du wirst unbesiegbar sein, der Beste sein. Deine Zeit wird kommen, der Tag ist nicht mehr weit. Was dich stärker macht, bringt dich voran. Du hast es fast geschafft, du wirst so Mann. Wir sind bei dir und eines verleiht uns die Macht. Dragon Ball! Was wird noch geschehen, bis du das höchste Level schaffst? Wie viele Gegner rauben dir noch deine Kraft? Du hast keine Chance, wenn in dir nur Zorn regiert. Es kommt nur darauf an, was in deinem Kopf passiert. Bleib dir selber treu, sei stark und hör auf dein Herz. Du hast alles in dir, glaube daran und du vergisst den Schmerz. Denn du wirst unbesiegbar sein, der Beste sein. Deine Zeit wird kommen, der Tag ist nicht mehr weit. Dein Selbstvertrauen trägt dich hinauf in die höchsten Höhen, du gibst nie auf. Wir sind bei dir und eines verleiht uns die Macht. Dragon Ball!